weil diese ekelhafte Selbst. Live and direct, we get respect. The double A, Anarchist Academy, the Syndicate of Germany. And we step right on, stepping on stage with the mic in my hand. Proud to introduce me and my band dance. So to a flow of words I will fly in time to the tempo of beat. To be hit with a rhyme I will go. Step by step straight forward to the source of sound. But back to the rhymes that comes breath by breath. From the throat to the tongue to the lip, yo, it's death. And the breath control from my brain is what makes me speak. Clearly and over your ear I will sneak into your mind so that you listen closely. Cause the entire is jokey. So word to the fact that my name is Basement. You can't deny that I get in your face, friend. Elevated consciousness just for my job, because I'm the Basement. Yeah, in the house, right for ya. Another brother steps to ya. And now my man LJ, get on stage and get real wild like this. Nach 20 Jahren kann ich sagen, was viele Leute mich oft fragen. Die Welt ist schlecht, doch sie geht unter. Guck dich an, betrachte mich. Man sitzt immer in der Scheiße, nur die Tiefe ändert sich. Was du tust und was du machst, es ist Sarkasmus, wenn du lachst. Es ist nur bitter, fröhlich nie. Wenn du einmal grinst, makabre Ironie. Im Fernsehen die normalen Schoten von Kriegstreibenden, voll Idioten, von Hunger, Sterben, Elend, Tod. Vollgestopfte Wohlstandsmonsten kennen keine Not. Doch was kann ich machen? Ich bin doch ganz alleine. Nur ein kleines Rädchen, verstehst du, was ich meine? Doch es fängt ja an, ja, bei den deutschen Glatzen. Diesen braunen Bunken und blindgemachten Bratzen. Reden ist Verschwendung für solche Hitlerhirne. Da glaube ich eher an den Kopf von Bundeskanzler Birne. Und es geht noch weiter und es hört nicht auf. Geh mal in die Stadt, wie sind die Leute drauf? Nur ein Beispiel stell ich doch mal nachts an einem Samstagabend auf den Rathausplatz. Füße, Banker, Bubbies, stinknormale Poffer. ECD-Neurotten und flache Sprüche kloppert. Des Öfteren, da denkst du, eh den sei schon. Doch das ist eine Täuschung, man geht auf Uniform. Yeah, saufen, krölen, Chauvinismus pur. Das ist unsere Stadtkultur. Und bist du freaky drauf und findest du nicht toll, dann kippst du dir von Zeit zu Zeit deine Rübe voll. Ey, ich hab'n Gramm, ich kann dir auch was borgen. Oh Mann, was bist du cool, du kannst mir was besorgen. Hey Mann, was bist du cool, du kannst mir was besorgen. Yeah, schlecht ist die Welt, Leute, das muss ich euch sagen. Anarchist Academy ist hier für euch, yeah. Live and direct, LJ and Big B, Anarchist Academy. Und mit von der Party, an der Gitarre, Sebs, yo. Am Bass, Max, Schreiner. An den Drums, Christian Neumann. Und am Turntable, The Major.